um die Ruhe geschehn. Ich denk an dich allein, denk ich bei Tag und Nacht. Seit ich dich einmal gesehn, kann ich dir nicht widerstehn. Ich weiß es gewiss, dass diese Nacht uns beide glücklich macht. Heute Nacht oder nie, sollst du mir sagen, nur das eine, ob du mich liebst. Heute Nacht oder nie, will ich dich fragen, ob du deine Liebe mir gibst. Heute Nacht oder nie, will ich dir dich allein nur singen, bis morgen früh.